Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4, 3 Stunden Musik. Ich will versuchen, wie ich das häufig versuche, die berühmt-berüchtigte musikalische Kerze in dieser Zeit an möglichst beiden Enden brennen zu lassen. Musik also zwischen elektronischen Beats, hier Neil Young, da und nicht zuletzt auch den Leverkusener Jazztagen, die am kommenden Samstag beginnen werden, dem 8. November. Es geht los mit dem London Beatmaker John Phonix, einem neuen Track von ihm, der heißt Elevations und featured die Sängerin Yasin. And die. Rap-Musik, dieses Say a Beast aus Hip-Hop und Dubstep. Wer in den letzten Jahren über diese Musik sprach, der kam überhaupt nicht umhin, Harry Rodriguez zu erwähnen, den Brooklyn-Producer, besser bekannt als Bauer, der jetzt eine neue EP vorlegt, die erscheint in dieser Woche. Und die Stimme, die hier mit im Spiel war, wahrscheinlich ganz gut zu erkennen, die gehört Aluna George. Neue EP von Bauer heißt Beta, aus der ich hier diesen Track gespielt habe. Wir gehen kurz nach Chicago, ein neuer Footwork-Sampler. Next Life. We'll be right back. good, don't it? It feels good, good, don't it? And I get them up. Good, don't it? Good, don't it? And I get them up. It feels good, don't it? Good, don't it? Fortune tellers know that I've never held cash. Wrapping lines around heads like Quail Man. From where they sell squares, the lot bait primates and jail scare. Pumping weight, bare skin is tailspin. They keep a deck, pulling race cards. Disregard our intellect, sending snake charms. Out for presidents, not in which Lorenz Tate starred. Fireplace warm, hair soft as draped yarn. I'll use the Schwartz on a schmuck, puffing Newports out a two-door truck. So far in life, I've been eating cheap, taking seats, having food court lunch. This that Detroit slash Iraq mixed breed fit for the big screen IMAX. Can't see me winning your team iPad. It's stereo voice till my lifeline's flat, nigga. And I get 'em up. It feels good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. It feels good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. It feels good. Feels good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. It feels good, don't it? Good, don't it? Have you decided yet if my dialect's qualified fire pressure? Kid bars a mere minor threat, like trampolines. Guaranteed homicidal pests. Words to the oath that Michael kept. Paranoid since 93, Pops invited his boy to have a seat where they would come join and voice peace. I enjoyed Mohammed Junior talk live. One Wallace D speech started this star shine. Islam has half my heart, God. Malcolm extraterrestrial does go far beyond. Yeah, still climbing, throw my nails clean, using clear rhyming to help me unveil dreams. Voice soft, but often I yell scream, pushing sonic waves that parallel streaks. This music for the soul inside. Detroit's Motown linen will live immortalized. And I get 'em up. It feels good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. It feels good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. It feels good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. It feels good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. Use your hands if you're feeling me. Lines make them laugh, so what I rap is silly string. Part vending machine, cause I drop bars. Put chump chains, shouts to Rock Mars. I love to write my purest on a train ride. It will cost to watch, though I hate jobs. Across Europe touring, having great vibes. Trying to make the cover of Forbes or even Grace Time. Too old to be a freshman, said professors. Check his test scores, they're the best on record. Kept in a desk drawer, for protection slept on. So yes, there are bed sores present. For heaven's sake, I'm a prophet. Your sweetest hopping out a wedding cake, crotchless. Now while I meditate, conscious brainwaves reach those at the agency conference. And I get 'em up. Feels good, don't it? Feels good, good, don't it? And I get 'em up. Good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. Feels good, don't it? Good, don't it? And I get 'em up. Get 'em up. Get 'em up. Good, don't it? Get 'em up. Wave your hand. Get 'em up. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel, cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel, cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel, cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel, cruel world, all I'm seeing is darkness. How about you? You, how about you? You, I'm seeing things clear now. How about you? You, how about you? You, how about you? You, I'm seeing things clear now. How about you? You, how about you? You, how about you? You, I'm finally seeing things from a clear eye view. You, how about you? You, how about you? You, I'm seeing things clear now. How about you? This life is like a mystery. Look how the world sent to me. Today I'm in the industry.

tracks are blessed. I step up on the podium and cause pandemonium. Ripping shows again, I stand among the chosen men. Acting naturally and just randomly spitting flows of men. I get high and start swaying the mic. Kick facts for the cats not playing it right. A day in the life of the man they call Doc Brown. I rock crowds and got the skills locked down. Stop now? No, the flow got me hype. I put restraining orders on rappers for what I write. Do what you like, call me strange, I don't trust you. See, subsequently, my style remains in custody. Always represent, regardless of who heard of me. Taking brothers deeper than sessions of root surgery. You wanna know about the rep? It gets bigger. I ain't your average rapper rhyming nigga with nigga. See, I disfigure my foes and leave them twisted and bitter. Thought they was big, I suppose, but can't touch the heavy hitter. My mom said, never be a quitter. And never be outdone by someone who comes shitter. I keep that with me. Professional MC or street sweeper. No one could do the job sweeter. Peep the bread they call the gatekeeper. Brown, one of the harder men. I'm kinda like the guardian of this rap shit. Skill, my only tactic. Tongue is acrobatic, kick a lyrical backflip. For all you static MCs, I'm right here. Check the flow, now you know I'm the bro you might fear. Fuck an intro, you know who I am. I'm one man with one plan to rock the land. Doc Brown, a household name brand. I'm one man with one plan to rock the land. Ignite the mic when it's in my right hand. I'm one man with one plan to rock the land. Hey yo, I break it down so you can understand. I'm one man with one plan to rock the land. Yeah, yeah. There's only one plan this year, you know what I mean? Check one, two. Erlaubt an dieser Stelle ganz kurz, dass ich sage, was wir hier in den letzten Minuten gehört haben. Dieser Track ist schon einige Jahre alt, um genau zu sein. Er stammt von der Jahrtausendwende. Ich habe das gerade mal durchgerechnet, das sind 14 Jahre. Ein Rapper aus UK, von dem ich nicht weiß, ob er heute überhaupt noch hinter dem Mikrofon steht. Damals mochte ich ihn sehr mit einigen Aufnahmen. Sein Name ist Doc Brown. Er hatte einen Plan, One Plan, und genau den Track haben wir gehört. Davor, ich mach's relativ zügig, eine Zusammenarbeit gewissermaßen zwischen zwei Generationen, zwischen dem reifen, erfahrenen Amerikaner MF Doom und einem blutjungen Rapper aus New York, der zum Zeitpunkt der Aufnahmen für das Album Nehruvian Doom wohl erst 16 Jahre alt gewesen sein soll. Bishop Nehru heißt der Typ. Diese beiden also mit dem Nehruvian Doom Album, das die bekanntermaßen jazzigen, souligen, immer so ein bisschen verdaddelten, aber mir persönlich sehr angenehmen Beats von Doom zeigt. Davor einer meiner derzeitigen Lieblinge in diesem Genre, ein großartiges Mini-Album, sag ich lieber mal, bei gerade einmal 7 Tracks ist das möglicherweise angebracht. Der Mann kommt aus Chicago, lebt in Detroit, das ist seine Stadt, in der er sich wohlfühlt, im Underground, in der er mit einigen Crews zusammen ist, und hier ein Soloalbum von Mike Audio, Hometown Advantage, mit schönen jazzigen Pianos in den Tracks und sehr mellow das Ganze vorgetragen. Hometown Advantage von Mike Audio. Noch einmal davor hatte ich einen Footwork-Sampler aus Chicago von der Tech Life Crew, der nicht umsonst Next Life heißt. In diesem Jahr nämlich ist einer der führenden DJs der Bewegung, DJ Rashad, schon sehr früh gestorben, und Next Life soll vermutlich symbolisieren, das Leben geht weiter, es gibt ein nächstes Leben für ihn, aber auch für die, die weiter Tracks produzieren möchten. Und dafür hat sich die TechLife Crew mit dem britischen Hyperdub-Label zusammengetan und diesen NextLife-Sampler jetzt veröffentlicht, der mir insofern gefällt, als er viele sehr, wir haben das eben hören können, sehr soulige Tracks bereithält und nicht diese unfassbare, eher auf Technik beschränkte Unruhe verströmt, die mir insbesondere in den frühen Tagen von Footwork immer so ein bisschen, wie ich gestehen muss, gegen den Strich gegangen ist. Es sind auch ein paar europäische Produzenten dabei, ist ein richtig guter Sampler. Hier kommt das britische Duo We Are Shining mit einem Titel aus dem jetzt bald erscheinenden Debütalbum Kara. Ganz kurz, der Schotte Johnny Lynch nennt sich The Pictish Trail. Ist ein Singer-Songwriter mit elektronischen Beats und einem unglaublich breiten Spektrum auf insgesamt über 20 Songs. Thinking Today I paint my

1-3-4, ich will versuchen, die zuletzt gehörten Tracks hier mit dem einen oder anderen Satz zu bedenken. Den Schotten Johnny Lynch hatte ich erwähnt. Er nennt sich The Pictish Trail und hat sein Album, das mit satten 20 Songs daherkommt, Secret Sounds Volume 1 and 2 genannt. Das Ganze, ich sag das einfach mal dabei, ist veröffentlicht worden auf dem sowieso sehr geschmackvollen Label Moshi Moshi Records. Was der Mann macht, ich habe es eben schon in Kürze umrissen, es sind elektronische Beats, die teilweise sogar in discoide Gefilde führen können, wie das beim Winter Home Disco eben zu hören war. Es sind aber auch schön freakig nerdige, sehr intim gehaltene Folksongs. Wie gesagt, ich will das nicht immer wiederholen, aber Devendra Banhart ist da bei mir so ein bisschen das Guiding Light in dieser Beziehung und in seiner Verspieltheit und Verrücktheit, ohne dass das irgendwie konzeptlos wäre, hat mich dieses Album eben an ihn erinnert von The Pictish Trail. Ich kann auch dem Australia Bored Nothing einiges abgewinnen, den ich danach gespielt habe von seinem aktuellen Album, um dann auf das Neil Young Album zu gehen, das jetzt an diesem Wochenende erschienen ist. Es heißt Storytone. Es kommt in verschiedenen Formaten. Vinyl ist klar, aber eben auch als Doppel-CD, wo man die Tracks des Albums einerseits mächtig orchestriert oder mit Big Band Antrieb hören kann. In der sogenannten Deluxe Version geht Neil Young her und hat auf einer weiteren CD jeden der normalen, sag ich jetzt einfach mal, Songs nochmal ganz für sich, nur er und die Gitarre und ein bisschen Mundharmonika eingespielt. Ein höchst beeindruckendes Werk, das Cover, Booklet, das spricht Bände, man sieht Landschaften, Täler, Straßen, die Texte sind frappierend einfach und drängen einmal mehr zurück auf das Ureigentliche. Sie gehen gegen Fracking, gegen die Vergewaltigung der Natur und sie kümmern sich um das, was wir wirklich brauchen, Bewegung, Liebe, solche Dinge eben und eine unversehrte Natur. Anrührend gut. Ich habe mich dann in älteren Platten von Neil Young und von seinen alten Kumpels Crosby, Stills und Nash verloren, landete plötzlich beim alten Woodstock-Lied und war dann der Meinung, ich kann es ja ruhig mal in der Version von Ian Matthews spielen, der ganz früher bei den Fairport Convention war und dann als Ian Matthews Southern Comfort dieses Woodstock-Lied übernommen hat und damit 1970, ich habe das nochmal nachgeschaut, insbesondere in England riesigen Erfolg hatte. 3 Wochen lang war der Track auf Nummer 1 und ich dachte mir, wo die Hooligans am letzten Sonntag ihr Woodstock in Köln gefeiert haben, bringe ich hier das tatsächliche Woodstock einfach mal ins Spiel, ohne mich da jetzt hier groß über den letzten Sonntag auslassen zu wollen. Es ist ja genug gesagt worden, wobei ich nicht derjenige bin, der jetzt verhöhnt und verspottet. Alle, die das versucht haben, finde ich, haben sich fürchterlich auf den Hintern gelegt. Das kommt so von oben, so billig. Man muss das anders nehmen. Man muss die ganze deprimierende Situation aus meiner Sicht einfach mal sehen. Ich sage das als jemand, der sein Leben eigentlich immer als von der Straße kommend definiert hat, trotz Internet und aller anderen Dinge. Und wenn ich dann so viel Stumpfsinn auf der Straße sehe, dann macht mich das einfach fürchterlich traurig. Und deshalb fand ich meine Sendung am letzten Sonntag, ehrlich gesagt, auch ziemlich beschissen. Ihr merkt also, solche Dinge haben durchaus auch Einflüsse in Sphären, die man so gar nicht vermuten würde. Wir haben gleich hier die Infos auf 1Live, dann geht es weiter mit 1Live 4. Ich würde mich freuen, wenn ihr gleich noch dabei seid. Hier kommt der bayerische Elektroniker Unifono. We'll be right back. Bevor ich hier weiter mit Musik mache, erlaubt vielleicht 3-4 Sätze zu den Leverkusener Jazztagen, die ich bereits Anfang dieser Sendung erwähnt hatte, mit der Bemerkung, dass ich ein bisschen Musik ins Spiel bringen möchte, die bei den Leverkusener Jazztagen der 35. Ausgabe, die am 8. November, das ist der kommende Samstag, beginnt und die am 16. November dann enden. Das sind 9 Tage. Vor 2 oder 3 Jahren bin ich erstmals auf dieses Festival gekommen und habe da eine Crew kennengelernt, die seit, zumindest teilweise seit 35 Jahren, sich wie gesagt Jahr für Jahr bemüht, mit knappen Geldern, viel Enthusiasmus und viel Telefoniererei, Kontakterei, Mailerei, was man heute alles machen muss, um die Künstler zu gewinnen, viel Überredungskunst, da Jahr für Jahr ein Festival auf die Bühne stellt, das sich wirklich sehen lassen kann in einem, zumindest aus meiner Sicht, attraktiven Gebäude in der Leverkusener Innenstadt, das Forum. Kapazität ungefähr 1500 Leute, Parkhaus mehr oder weniger direkt unten drunter, also keine weiten Wege, gut zu finden. Und ich muss gestehen, mir persönlich tut es immer mal gut, auch mal so einen Schritt zur Seite zu machen, hin zu einer Musik, die hier nun nicht pausenlos stattfindet, wenngleich auch hin und wieder. Man sieht komplett andere Leute. Es gab einen Abend, wo ich das Gefühl hatte, ich sei so der Jüngste im Publikum, aber schon einen Abend später, als Jamie Cullum spielte, war ich dann gemeinsam mit einigen anderen, sicherlich zählte ich da zu den Ältesten. Also das Publikum schwankt von jung bis älter und das finde ich eigentlich ganz wohltuend, sehr angenehm. Merchandise, Wein, Wasser, alles da und schöne Bühne. Vor allen Dingen, was ich gut finde, vor Konzerten kommt jeweils eine Stimme aus der Anlage: Bitte schalten Sie jetzt Ihre Handys aus. Also das gibt dem Ganzen so eine feierliche Stimmung, so etwas wirklich nachhaltig Konzertantes. Und damit soll eben sichergegangen werden, dass nicht plötzlich Handys klingeln. Denn es gibt im Jazz verdammt leise Passagen. Und da kann, ja, Heinz, hallo, das ist also, das geht nun wirklich nicht. So, wir schauen mal. Ein Abend ist ausverkauft im Forum, das ist der am kommenden Samstag um die niederländische Saxophonistin Candy Dulfer, die nicht zum ersten Mal dort ist und die ein Stammpublikum hat für alle anderen Tage, insbesondere im Forum, dem Haupt der Hauptbühne, gibt es an den Abenden noch Karten. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf den kommenden Montag. Das ist der 10. November. Da spielt der großartige amerikanische Jazzsänger Gregory Porter im Rahmen dieser Leverkusener Jazztage, mit dem ich hier einfach mal weitermachen möchte. Es gibt einen super smarten Remix von der Gregory Porter Nummer 1960 Watt von Opolopo. Habe ich hier auch vor einigen Monaten schon mal gespielt, aber aus diesem Anlass möchte ich sie hier nochmal ins Spiel bringen. Was habe ich gesagt? 10. November, Montagabend, unter anderem Gregory Porter, Leverkusener Jazztage. What? 1960 who? 19... Hey! The Motor City is burning. That ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19... Hey! The Motor City is burning, y'all. That ain't right. Of a

Großartige Gregory Porter, 1960 im Opolopo, Kick and Bass Re-Rap. Erschienen ist das Ganze, will ich hier ruhig mal dazu sagen, auf einer der großartigen Compilations des Tokyo Dawn Record Labels. Bevor ich hier zum nächsten Künstler komme, Ladies and Gentlemen, übernehme ich einfach mal, was ich eben gesagt habe. Schalten Sie jetzt bitte Ihre Handys aus. Hier kommt Dr. John. Sun down the sun up, like vile on a come up. Breck forum done up, but the flag still sum up. Why you gonna rough them up, mash them up? Give them to them good, gonna lash them up. Like we give a and that's enough. Never get him out of trouble, double the sum. Shake him off with the rebuff. You think the city tough, try Berlin in 24. When the flappers like, come on, give me some more. When it was cool to be thug and thugs weren't cool at all. This song's about murder, red room in the halls. Europe no murder better than all y'all. That's why Berlin has done wrote the song. Doing the best to do with the one you are. Big and small, not for history. This joint slippery, ease off the trickery. Trickster John, done getting me. Snare brush with the treble clef, gree-gree. Spells blown through a tone in a bottle tree. Let go the throne, we original pedigree. Feel me? Might be unknown, but to God we celebrity. If you mack him, better mack him right. If you mack him, then mack him tonight. Mack him tight, we gonna bring the light. Three rounds of fight, hide scenes tonight. Hide him in the shadow, cause we shatter your life. We coming hard, like Mack the Knife. Coming. Als Toro Umoa war der Amerikaner Chess Bundick bisher nur Eingeweihten geläufig. Das könnte sich ändern mit seinem neuen Alias Les Sins. Neues Album von Les Sins alias Chess Bundick in dieser Woche mit dem Titel Michael. Ich habe gerade einen Titel rausgehört. Ich erlaube mir einfach mal, auch die Ting Tings hier ins Spiel zu bringen. Ich mache mal einen ganz kleinen Break hier. Die Ting-Tings, wir wollen doch bitte korrekt bleiben, das englische Sie-Er-Duo. Ich habe die beiden noch vor Veröffentlichung ihres ersten Albums überhaupt auf dem Eurosonic Festival, ich musste jetzt gerade doch tatsächlich überlegen, Eurosonic Festival in Groningen gesehen, dass er hier bei 1Live, wenn es dann stattfindet, immer zu Beginn eines jeden Jahres ja auch eine erhebliche Rolle spielt. Die beiden waren mir bis dato völlig unbekannt und ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt vor solch einem Festival Dutzende oder sagen wir ruhig Hunderte von YouTube-Videos checken, um sich da mit den ganzen Songs vertraut zu machen. Da werde ich persönlich nur völlig konfus bei. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Andere schaffen das. Und da hatte ich von allen Seiten gehört, das wird das neue Ting, der nächste heiße Scheiß, die Ting-Tings. Ich schaute mir also das Konzert an und es ärgerte mich maßlos, dass ich gewissermaßen nicht zur ersten Welle dieses Hypes gehörte. Denn Hype mag ich eigentlich sehr, aber wie gesagt, da waren andere schneller gewesen als ich. Was ich sah, war eine Frau mit einer übergroßen Trommel, ein Typ mit Gitarre und eine bodenlose und charmante Frechheit, mit der die beiden mit diesem wirklich limitierten Equipment lupenreine, richtig gute Popsongs vortrugen. Mittlerweile ist Supercritical, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, das dritte Album der beiden und ich könnte einfach mal vermuten, es gibt eine Reihe von Kritiken, die so nach dem Motto laufen, ach ja, die schon wieder. Mir gefällt dieses Album, weil es sehr clever ist und weil die Ting-Tings sich die Nase gut im zeitgeistigen Wind Funk- und Soul-Geschichten zuwenden, die sie fast so ein bisschen im Lichte von Womack and Womack, zumindest im gerade gehörten Titel, zeigen. Und das finde ich schon, wenn es nicht unbedingt berührend oder wie auch immer ist, ich finde es clever, smart und im Grunde schon recht gut. Das gilt auch für den zuvor gehörten Lessons und davor hatte ich gespielt Dr. John, die New Orleans-Legende, natürlich nicht einfach so, sondern weil er im späten Sommer dieses Jahres ein Album veröffentlicht hat, Ski Dat De Dat heißt das, auf dem er sich komplett vor dem großartigen Trompeter Louis Armstrong verbeugt und mit diesem Album im Arm kommt er jetzt im November nach Europa als Dr. John the Night Tripper. So hat er sich schon ganz früher als Künstler genannt und besucht einige Jazzfestivals in England und eben auch die Leverkusener Jazztage am kommenden Mittwoch. Das ist der 12. November. Ich hatte einen Titel aus diesem Album gespielt. Die Raps gingen an den, ich glaube, hinlänglich bekannten Mike Ladd. Super Album ist das. Ich kenne es erst seit einigen wenigen Tagen. Es gefällt mir gut. So, wie möchte ich denn weitermachen mit einer Gruppe aus Österreich, die sich, Österreicher haben es mir erzählt, die sich neu erfunden hat. Die Gruppe gibt es schon wohl über 10 Jahre, immer erfolglos, da ist nie was gelaufen, aber inzwischen sind die breit aufgestellt. Die haben so eine Form von sehr Special Rap entwickelt, ohne alte Rucksäcke, die durchaus auch Stile wie zum Beispiel Prog-Rock berühren können, nun von der Schulter zu streifen und wegzuwerfen. Ich rede von der Gruppe Bilderbuch, die unfassbar gut sind und sehr schlau, nur sehr sparsam überhaupt Titel veröffentlichen. Sie sind jetzt mit den Beatsteaks auf Tournee im November. Im Frühjahr kommt dann eine eigene große Deutschland-Tournee und es gibt einen brandneuen Titel von ihnen, der schon wieder so extrem clever und schlau und gut ist, dass ich den an dieser Stelle gerne spielen würde. Spliff heißt er. Hier sind Bilderbuch. Spielte immer braver Junge. Ja. Habe nie was angestellt. Stets da wie bestellt. Wie bestellt. Ja. Dios mio, da ist es schon um mich geschehen. Frau Professor, haben mich erwischt in meinen Händen. Einen Spliff. Spliff. rein, tu ich nichts. Split. 1 Live 4. Ich mische mich hier nochmal ganz kurz ein. Innerhalb der Musik eines Mannes, der wirklich was kann. Ein London-Produzent namens Brassica. Musik aus seinem Album Man is Deaf, das jetzt in den nächsten Tagen, genauer am 10. November, erscheinen wird. Stilistisch ein Album, das sehr breit aufgestellt ist mit elektronischen Skulpturen, die gelegentlich mal so in Richtung Italo-Disco gehen. So ein bisschen Kraftwerk-Einflüsse, Elektro war hier zu hören, aber ein Mann, der sich durchaus auch auf die Talking Heads, New Wave, solche Sachen beruft. Brassica, Man is Deaf, das Album. Davor habe ich eine Band gespielt, die in Montreal als Supergroup gerne auch schon mal durchgewinkt wird. Die Gruppe heißt Avec le Soleil Sortant de sa Bouche, eine vierköpfige Band, die eine Art Voodoo-Kraut Funk-Rock spielt, der kein Morgen kennt, so wie wir das eben gehört haben mit gleich zwei Titeln, die aber so genial ineinander übergingen, dass ich den einen nicht vom anderen trennen wollte. Sabadust heißt das Album dieser kanadischen Band. Wo wir hier die letzten Takte von Brassica hören, ich hätte hier gern noch was vom französischen Label Tiger Sushi jetzt angeschlossen. Einen Track, den habe ich aber zu Hause liegen lassen. Die haben jetzt auf der Halloween-Party, die Labelmacher, eine große Party in Paris gehabt. Ich fand den Dresscode so gelungen. Kannibalismus. So, ich möchte trotzdem französisch weitermachen mit Musik aus der neuen, insgesamt 16. Kitsune Maison Compilation des französischen Musik- und Modelabels, eben Kitsune Maison. Dann kommen die Infos und ich würde mich freuen, wenn ihr gleich noch dabei seid. 1 Live 4. Ich möchte die eben die zuletzt gespielte Kitsune Maison Compilation hier nicht nur durch einen ganz bloßen Hinweis abgefrühstückt haben, denn dieses Label bemüht sich wirklich redlich seit Jahren um neue, frische Acts, die Zukunft, die Perspektive versprechen. Entsprechend sind auf dieser neuen Compilation 16 Tracks, die sehr blumig, poppig, pop-hausig, elektro-eat geraten sind. Und fündig geworden ist Kitsune unter anderem auch bei einem Duo, das ich relativ zu Beginn der Sendung bereits gespielt hatte. Wer könnte es schon sein? We Are Shining. Die beiden Londoner, die Mitte November ihr Debütalbum Kara veröffentlichen werden. Ich selber hatte eben den Beitrag des Crockett Clubs gespielt mit dem Titel Jacuzzi. Jetzt möchte ich weitermachen mit der deutsch-britischen Formation Engineers, um den großartigen Shoegazer, Gitarristen, Musiker, Elektroniker Ulrich Schnaus, die Engineers aus dem Always Returning Album. By yourself, and you feel there's no way. Live hier, nur um nicht die Übersicht zu verlieren. Hier kommt die britische Band Blue Neck, gerade gehört ein Ein-Mann-Projekt namens Boxed In, davor die North Atlantic Oscillation. Thank you. chasing all the paper. Cause he left in seven colors. Before he burned $1 million. We'll be right back. 1 Live 4, eine der denkwürdigsten deutschen Krautrock-Bands, ist die Gruppe Faust, die ganz früher, 60er, 70er Jahre, nach meiner Erinnerung, 3 Alben veröffentlicht hat. Dann war erstmal Schluss mit allem, aber seit einer ganzen Reihe von Jahren ist insbesondere Hans-Joachim Irmler wieder sehr rege geworden. Es gibt das Faust-Studio, es gibt das Klangbad-Festival, wo die Band ihre Finger mit im Spiel hat. Es gibt eine Reihe von Faust-Veröffentlichungen wieder in der letzten Zeit. Es gibt das Label, ich könnte noch weiter fortführen, auf dem jetzt das neue Album der österreichischen Band Villa Log erschienen ist, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, ganz in der Tradition deutscher Krautrock-Musik, aber einfach gut gemacht, die Tracks stimmen, die passen, das ist nicht zu sehr retro gedacht, ich habe Spaß mit diesem Album, das heißt Space Trash, aus dem habe ich gerade Musik gespielt. Davor, das war eine, nennen wir sie ruhig so, Post-Rock-Band aus England, die Gruppe Blue Neck, die mit wunderbaren Zirkulierereien, ist das das korrekte Wort? Ich weiß es gerade nicht, gerade was die Gitarren betrifft, ihre Songs gewissermaßen anfeuert, in die Höhe treibt und hier und da auch mit Duncan Edwards, einem wirklich großartigen Sänger, hat mit seiner hohen Stimme, gibt er dem Ganzen so ein flehentliches Outfit. Blue Neck heißt die Band, King Nine, das insgesamt 4. Album, schon die ersten 3 kenne ich offen gestanden nicht. Das Label ist eins, was ich zuletzt erwähnt habe, anlässlich eines großen Festivals, das wieder einmal von diesem Label aus Bochum veranstaltet worden war, das Denovali-Fest, nämlich Anfang Oktober in Essen. Und so heißt eben auch das Label Denovali, das hier einmal mehr, für meinen Geschmack zumindest, ins Schwarze getroffen hat. Blue Neck, King Nine, das Album. Dann habe ich noch das britische Einmannprojekt Boxed In gespielt, auch Run Quicker, der von mir gespielte Song als Single veröffentlicht, Album kommt noch, berührt ebenso Krautterrain, wie man das eventuell auch vom North Atlantic Oscillation, von der North Atlantic Oscillation aus Edinburgh, Schottland behaupten kann, die ich davor gespielt habe. Also das ist eine Platte, die lässt mich schreien vor Glück. Das muss ich ganz ehrlich sagen, so platt und doof das jetzt auch klingen mag. The Third Day heißt dieses Album, das auch mit bezaubernden Shoegazer-Sounds daherkommt, das immer rollt, immer eine wunderbare Melodik, hat mich hier und da so sogar wäre ich im Leben nicht mehr drauf gekommen, dass mich sowas so reizen würde, so alte Genesis, Peter Gabriel Sachen, bin fest entschlossen, die da doch mal wieder rauszuziehen. So, das sind so Platten, die werfen dich, ohne dass du das vorher weißt, in irgendeinen Kanal der Vergangenheit, der verschüttet war. Aber ich lasse es schon gut sein. Aber wo wir gerade bei einem Kanal in die Vergangenheit sind, das nächste Album kommt auch aus grauer Vorzeit, aus dem Belgien der frühen 80er Jahre. Ich spiele es erstmal, um hier den Wortschwall nicht zu groß werden zu lassen. Es kommt von Veronique Vincent und Aksak Mabul. Je prends mon verre à neige, même de la neige. Stuttgart. Oh, sorry. Check, check, check. Müsste doch eigentlich alles in Ordnung sein. Ja. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Sorry, ich hatte hier gerade das Gefühl, mein Mikrofon würde irgendwie nicht ganz funktionieren. Warum ist das so laut? Um eine lange Geschichte kurz zu machen, so, jetzt ist es besser. 1980 bis 83, in den drei Jahren, ist dieses Album aufgenommen worden von Mark Hollander, der später das Cramped Disc Label gegründet hat in Belgien, und der belgischen Band Honeymoon Killers, der Sängerin davon, Veronique Vincent. Diese beiden also haben das Album damals aufgenommen, aus welchen Gründen aber auch immer, nie veröffentlicht. Jetzt passiert das. Und jetzt kann ich den Satz hier vielleicht noch ganz kurz fortführen. Jetzt passiert das, und das Album trägt den bezeichnenden Titel Ex Futur, also ehemalige Zukunft, denn tatsächlich haben die beiden es damals fertiggebracht, schon viele Dinge in ihrer Musik anzubringen, festzumachen, die wir heute zumindest weitgehend sehr schätzen. Afrikanische Musik, Afrobeats, wunderschöne Dub-Effekte, sehr helle Ausstrahlung des Ganzen insgesamt. Veronique Vincent und Aksak Mabul, so der Artistname Ex Futur, das Album. Hier kommt ein neues Projekt des Südafrikaners Spurk Matombo. Disconsolate road, the shoes left at the door, the feet that walk alone, the mind without a floor, the season of the road, the treason of the broke, this run unnatural, unfettered. standing away and they sent you to picky and choose it. Man down with you too, I do tip. Sad clown, our heat is cooling. You're two-faced and you're so confusing. My boots and goons, why should cuckoo blame the booze and desperately seeking Susie from come doozy the foot tech loser. Bali's intended, he's never once been faking. Bali's intended, he's always been quite ravish. Bali's intended, he's never once been faking. I hope I'm where you're by. Bali's intended, he's never once been faking. Bali's intended, he's always been quite ravish. Bali's intended, he's never once been faking. I hope I'm where you're by. Bali's intended. 1Live 4, wir hören hier Giulio Bashmore, den britischen weitgehend House-Produzenten, der unter anderem am Debütalbum der Britin Jessie Ware auf der Produzentenseite einen ganz wesentlichen Anteil hatte. Simple Love ist seine aktuelle 12er, hier der Titeltrack. Davor habe ich Coolie G gespielt, die Britin, die ein neues Album raus hat, das ich zwar hier schon zweimal gespielt habe, aber über die beiden gespielten Titel hinaus will bei mir der Groschen leider nicht so richtig fallen bei diesem Album Wait Till Night. Entsprechend habe ich, und das aus gutem Grund, einen etwas älteren Titel von Coolie G gespielt. Der befindet sich auf einer Hyperdub Compilation, ihrem Label, also da, wo sie veröffentlicht. Dieses Label wird 10 Jahre alt, wird von Code 9 geführt und hat im Laufe dieses Jahres insgesamt 4 Compilations, Werkschauen, wenn man so will, herausgebracht mit bisher veröffentlichten, teilweise raren Releases mit aktuellen Sachen. Die 4. Folge, also Hyperdub 10.4, kommt mit sehr tanzbaren, sehr hausigen Titeln daher, so wie wir das eben bei Coolie G gehört haben, zu einer Zeit, als sie noch stärker so mit UK Funky verbandelt war, wo sie mir offen gestanden besser gefallen hat. Davor habe ich das neue Spook Matambo Projekt aus Südafrika Phantasma gespielt mit einem Titel aus der Eye of the Sun EP. Und bevor ich hier noch Dean Blunt ins Spiel bringe, möchte ich mich ganz gerne bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche, und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Everybody says I'm wrong.